Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer, mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Insel mit zwei Bergen und dem Fotoatelier. In den letzten macht man Bilder auf den ersten Bullieu. Diese Breiten, diese Tiefen, diese Höhen sind bekannt. Und man spricht von den Motiven auf dem schönen Nummerland. Eine Insel mit zwei Bergen und dem Fernsprechtelefon. Wählt man nur die richtige Nummer, klappt auch die Verbindung schon. Hallo, hier ist falsch verbunden. Wollen Sie sich jetzt beschweren? Nein, warum? Das kann passieren. Also dann, auf Wiederhören. Eine Insel mit zwei Bergen und der Laden von Frau Waas. Bonbons, alles Kleber, Regenschirme, Leberkas, Körbe, Hüte, Lampen, Bürste, Blumenkohl und Fensterglas, Lederhosen, Kuckucksuhren und noch dies und dann noch das.